Heute hat der Prozess gegen den früheren Chefredakteur der regierungskritischen Zeitung Cumhuriyet begonnen und ist dann gleich nach Beginn erstmal auf den 16. November vertagt worden. Can Dündar und sein Leiter des Hauptstadtbüros sollen eine bewaffnete Terrororganisation vorsätzlich und willentlich unterstützt haben. Das wirft ihm die türkische Justiz vor. Das ist schon der zweite Prozess gegen Dündar in einem Jahr. Er war bereits im Mai wegen Geheimnisverrats zu 5 Jahren und 10 Monaten verurteilt worden. Hintergrund in beiden Fällen ist ein Bericht, in dem Cumhuriyet der türkischen Regierung vorwirft, islamistischen Terroristen in Syrien mit Waffen zu helfen. Jetzt fordert die Staatsanwaltschaft noch einmal 10 Jahre Gefängnis. Meine Kollegin Luise Sammann in Istanbul beobachtet die Entwicklungen in der Türkei. Dündar ist ja unmittelbar nach dem gescheiterten Putsch im Juli ins Ausland geflohen. Sind viele Journalisten seinem Beispiel jetzt gefolgt? Ja, viele, ob sie ihm schon gefolgt sind, viele, das würde ich vielleicht nicht so sagen, aber auf jeden Fall gibt es viele, die seinem Beispiel folgen wollen. Es gibt viele, viele, die darüber nachdenken und ja, es gibt einige, die bereits auch wie er es wirklich geschafft haben. Das ist ja eine Frage auch des Schaffens. Nicht jeder Türke kann einfach so sich in Europa irgendwo niederlassen. Nicht jeder ist so berühmt auch wie Can Dündar. Aber ja, es ist tatsächlich so, dass viele einfach sagen, sie suchen nach einer Alternative. Sie kommen hier nicht mehr zurecht. Das Kämpfen führt zu nichts. Gibt es eigentlich überhaupt noch so etwas wie eine freie Presse in der Türkei? Ja, das ist eine ganz schwierige Frage, weil es ist ja nicht so, dass tatsächlich jede kritische Stimme hier automatisch mundtot gemacht wird. Das war vor dem Putschversuch nicht so und ist auch jetzt immer noch nicht so. Also wenn ich hier rausgehe jetzt an meinen Zeitungskiosk, dann sehe ich da zum Beispiel die Zeitung Cumhuriyet, die Sie gerade angesprochen haben. Die bringt jeden Tag Erdogan kritische Titel und wird deswegen nicht verboten. Es ist meistens eher ein indirekter Druck, der aber nicht weniger zensierend ist. Es ist ein wirtschaftlicher Druck, ganz stark auf alle alternativen Medien. Steuerstrafen werden da eingesetzt. Es werden große Reklameaufträge weggenommen. Dann gibt es natürlich auch die berühmten Anrufe in Redaktionen. Das heißt, im Großen und Ganzen, die Mainstream-Medien in der Türkei, die sind auf jeden Fall inzwischen gleichgeschaltet. Das kann man ganz klar so sagen. Es gibt keine große Zeitung, kein großes, wirklich großes Fernsehstudio mehr, was richtig kritisch ist oder überhaupt auch nur Erdogan-Kritiker in eine Talkshow einladen würde. Aber es gibt die kleineren, es gibt Internetforen, es gibt Seiten, es gibt kleine Zeitungen, oft im Selbstverlag herausgegeben, die tatsächlich es noch wagen, Kritik zu üben. Aber das bleibt natürlich dann auch innerhalb dieses Kreises. Das heißt, die Masse des türkischen Volkes, die kriegt nicht mit, was sich innerhalb dieser alternativen Medien abspielt. Sind Journalisten das Hauptziel der Regierung oder bekämpft sie mit gleicher Härte auch Künstler, Schriftsteller, Intellektuelle? Ich habe mich neulich mit einem Schriftsteller, mit Hakan Günday, ein sehr kritischer, bekannter Schriftsteller hier unterhalten, der sagte, wissen Sie, vor 50 Jahren ungefähr, da waren die Dichter die sich am meisten zu Wort gemeldet haben in der Türkei und deswegen saßen lauter Dichter im Gefängnis. Später waren es dann die Romanautoren und jetzt im Moment sind es eben die Journalisten, weil die am meisten die Stimme erheben und am meisten Kritik üben und deswegen werden sie jetzt verhaftet. Das heißt, er hat das so ein bisschen so dargestellt, dass es Wellen sind, Moden. Und im Moment ist die große Mode, trifft die Mode leider die Journalisten. Und insofern, ja, ist es tatsächlich so auf jeden Fall, dass im Moment die Journalisten ganz klar im Fokus stehen, die Presse an sich. Aber ich würde sagen, dass es eben auch weitergeht, dass insgesamt die Intellektuellen, die Kulturschaffenden, alle, die ja auch zu den Gezi-Protesten vor 3 Jahren irgendwie beigetragen haben, das war ja ein ganz bestimmtes Klientel, eine ganz bestimmte, wenn auch Elite-Gruppe der türkischen Bevölkerung. Und die ist, würde ich sagen, insgesamt unter Beschuss im Moment. Wie würden Sie die Stimmung unter den Erdogan-Kritikern beschreiben? Ist das vor allem Angst? Nein, das würde ich eigentlich nicht sagen. Es ist auf der einen Seite natürlich Angst. Die Schriftstellerin Ece Temelkuran sagte letzte Woche, man muss in der Türkei inzwischen eine Heldin sein, um noch seine Meinung zu äußern. Und nicht jeder möchte eben ein Held sein. Das kann man auch niemandem natürlich übel nehmen. Das heißt, ja, es ist Angst auf der einen Seite. Mindestens genauso wichtig ist aber, glaube ich, einfach die Gesamtstimmung, die hier herrscht. Und die ist unglaublich frustriert im Moment. Und sie ist ganz viel auch erschöpft, also von erschöpft. Schöpfung geprägt. Ganz viele, gerade Intellektuelle und Kulturschaffende, mit denen ich in diesen Wochen spreche, die sagen einfach, wir können nicht mehr. Wir leben seit Jahren in einer Art Ausnahmezustand, auch wenn er jetzt erst offiziell herrscht. Aber wir sind seit Jahren am Kämpfen, wir sind am Rennen gegen Mauern und wir kommen eigentlich nicht weiter. Viele sagen mir auch ganz offen, wir haben verloren, denn Gezi, das ist 3 Jahre her, seitdem ist eigentlich alles nur noch schlimmer geworden, wogegen damals gekämpft wurde. Die Macht Erdogans ist fester denn je. Das heißt, es gibt viele, die wirklich das Gefühl haben, wir können nicht mehr, wir wollen, dass das alles aufhört und wir wollen nichts mehr damit zu tun haben. Ich kenne Leute, die einst hier zu den größten Kritikern gehörten und jetzt aufs Dorf ziehen und Oliven anbauen und einfach nichts mehr mit all dem zu tun haben möchten, was hier passiert. Das klingt danach, dass das jetzt nicht nur das große Aufräumen nach dem Putschversuch ist, sondern dass hier tatsächlich gerade ein Polizeistaat entsteht. Ja, das ist natürlich ganz schwierig, das unter so einem Begriff zusammenzufassen, Polizeistaat. Aber ich finde auf jeden Fall, dass es sehr besorgniserregend ist, was da für eine Lücke geschlagen wird durch diesen emotionalen Druck einfach, dass eben viele von denen, die sich da jetzt zurückziehen oder die auch ins Ausland abwandern, ich würde wirklich von einem drohenden Braindrain hier sprechen, gerade unter Intellektuellen, Akademikern, Kulturschaffenden, die wirklich einfach aus der Türkei nur noch raus wollen, irgendwo hin. Und das ist natürlich absolut besorgniserregend, weil es so eine große Lücke hinterlässt und weil es auch für die Zukunft dann natürlich alles andere als Hoffnung macht. Denn wenn gerade diese Leute fehlen, wer soll dann noch irgendwann gegen irgendeine Art von Unrecht sich zu Wort melden? Wer wird sich dann noch trauen, wenn er sieht, was einem passiert? Wie auch ja an dem heute stattgefundenen Prozess gegen Can Dündar. Wer ist bereit, so ein Risiko einzugehen, seine Familie, sein Einkommen, seine Freiheit, sein Leben eigentlich aufs Spiel zu setzen. Das sind am Ende nicht viele. Und insofern sehe ich im Moment leider absolut kein Licht am Horizont für die Türkei, so traurig das auch ist. Eindrücke aus Istanbul von der Journalistin Luise Sammann.